nimmt das Bild des Poeten Lennox für ihn bei einem Gespräch mit dessen früherer Braut, einer total verunstalteten Frau, schon realistischere Züge an. Sie wurde das Opfer eines seiner teuflischen Spiele. Und noch eine andere Tatsache wird Steve in dieser Nacht enthüllt. Jimmy und Francis waren Halbbrüder. Mit einem vergilbten Familienfoto konfrontiert, macht der alte Morton ihm, Steve und Lindy widerstrebend diese Entdeckung. Die Verdachtsmomente, dass Jimmy, aus welchen Motiven auch immer, mit dem netten Mann identisch ist, beginnen sich zu häufen. Die zwei Polizisten an der Tür waren ganz blaues Tuch und Unbehagen. Von eiligem Anmarsch kündeten verschwitzte Gesichter. Ah, Mackenzie. Der Inspektor schickt uns. Das ist mein Kollege, Wachtmeister Robertson, Sir. Ich dachte, Verhaftungen nehme Inspektor Gordon persönlich vor. Es handelt sich nicht um eine Verhaftung, Sir. Nein? Die Leute sind sehr erregt. Ja, das habe ich gemerkt. Sie haben gehört, dass Delia ermordet wurde. Der Inspektor kommt gleich nach. Ein ganzer Haufen Menschen ist unterwegs hierher. Was ist denn los? Könnte die junge Dame nicht das Haus verlassen? Warum? Der Pöbel ist im Anrücken. Wir werden gleich alle gelyncht. Der Mord an Delia? Ja, sie bilden sich ein, dass es Jimmy war. Ist von mir die Rede? Ja. Die Situation ist unerfreulich, Jimmy. Die Situation ist seit langem unerfreulich. Aber nicht auf diese Weise, hör dir das mal an. Der Pöbel fordert einen Kopf, und zwar deinen. Dann zeige ich ihn am besten mal. Nein, Sir. Moment.